Er eilte früh fort und begann in den Straßen zu flanieren. Die Stadt lag eingehüllt in den tiefen Nebel, die Nacht war schwer, finster und widerwärtig. Es war wie ein Pesthauch über die Erde geschüttet. Man sah den Nebel vorbeistreifen an den Gasflammen, die auf Sekunden auszulöschen drohten. Das Pflaster der Straßen wurde schlüpfrig, wie unter Glatteis. Alle bösen Gerüche schienen aus dem Inneren der Häuser auszuhauchen. Fäulnisgeruch der Keller, Gestank aus Gruben und Löchern. Der scharfe Geruch von kärglichen Küchen mischte sich mit dem furchtbaren Brodem dieser wandelnden Wolke. Pierre ging dahin, den Rücken gekrümmt, die Hände in den Taschen. Draußen ertrug er es nicht mehr und so begab er sich zu Marowsko. Unter der Gasflamme, die für ihn wachte, schlief der alte Apotheker. Er erkannte Pierre wieder, den er mit seiner treuen Hundeliebe umfasst hielt. Schon schüttelte er seine Müdigkeit ab und holte zwei Gläser, brachte den Stachelbeerschnaps. »Nun, mein Lieber«, fragte der Arzt, »wie weit sind Sie mit Ihrem Likör?« Der Pole erzählte, dass vier große Kaffeehäuser der Stadt den Schnaps unter die Leute bringen wollten und dass der Leuchtturm der Küste und der Telegraph von Havre für ihn Reklame schlagen wollten als Gegenleistung für einige pharmazeutische Artikel, die er den Redakteuren zur Verfügung gestellt hatte. Nach einem langen Schweigen fragte Marowsko, ob Jean endgültig in den Besitz des Erbes gekommen sei. Dann stellte er noch zwei oder drei allgemeine Fragen dieser Art. Seine zärtliche, tiefe Neigung für Pierre empörte sich, da er ihn übergangen sah. Pierre aber glaubte zu hören, was der andere dachte. Er ahnte, er verstand, er las die Schrift in seinen abgewandten Augen. Er hörte aus dem zögernden Tone seiner Stimme heraus, was der andere sagen wollte und doch nicht, sagte er, der gute, vorsichtige, zurückhaltende Freund. Nun zweifelte er nicht mehr, was der Alte dachte. Ihr hättet ihn diese Erbschaft nicht antreten lassen dürfen. Sie wird dem Ruf eurer Mutter sehr schaden. Vielleicht glaubte er sogar, dass Jean der Sohn von Maréchal war. Er glaubte es sicher. Wie denn auch nicht? Die Sache war wahrscheinlich, sie war mehr als nur möglich, sie war klar. Und er selbst, Pierre, er, der Sohn, musste er nicht seit drei Tagen mit all seiner Kraft, mit all dem Raffinement seines Herzens darum kämpfen, seinen Menschenverstand zur Ruhe zu bringen? Musste er nicht gegen diesen furchtbaren Verdacht selbst kämpfen? Und von Neuem empfand er das Bedürfnis, allein zu sein. Er musste denken, dies alles mit sich selbst ins Reine bringen und dann den Tatsachen kühn ins Gesicht sehen, ohne Skrupel, ohne Schwäche, diesen möglichen und doch grauenhaften Tatsachen. Das wurde so stark in ihm, dass er sich erhob, ohne sein Glas auszutrinken. Er drückte dem erstaunten Apotheker die Hand und tauchte wieder im Nebel der Straßen unter. Er sagte sich, warum hat dieser Maréchal alles Geld meinem Bruder hinterlassen? Es war nicht mehr der Neid, der ihn dies suchen ließ. Nicht mehr diese niedrige und doch natürliche Gehässigkeit, die er tief in sich fühlte und seit drei Tagen bekämpfte, nein. Es war das furchtbare Gefühl einer grauenhaften Lage, das furchtbare Gefühl, selbst überzeugt davon zu sein, sein Bruder war der Sohn dieses Menschen. Nein, er glaubte es nicht, er konnte sich diese verbrecherische Frage gar nicht stellen. Aber es musste sein, dass dieser Verdacht, so unwahrscheinlich er war, auf immer in ihm begraben wurde, ein für allemal. Er musste Klarheit haben, Sicherheit. Sein Herz hungerte nach der letzten Gewissheit. Denn seine Mutter war der einzige Mensch, den er liebte. Er irrte allein durch die Nacht. In seinen Erinnerungen, in seinem Verstande, stellte er das genaue Verhör an, woraus die strahlende Wahrheit sich ergeben musste. Sobald das zu Ende war, nie mehr daran denken, nie. Und schlafen. Er dachte, prüfen wir vor allem die Tatsachen. Ich will alles ins Gedächtnis zurückrufen, was ich von ihm weiß, von seinem Benehmen gegen meinen Bruder und mich. Will all die Gründe sondieren, die diese Bevorzugung motivieren können. Er war bei Jeans Geburt dabei, wohl. Mich aber kannte er schon vorher. Wenn er meine Mutter mit einer stummen, keuschen Liebe geliebt hätte, da hätte er doch mich vorziehen müssen, denn er verdankt es ja mir, meinem Scharlachfieber, dass er der Herzensfreund meiner Eltern geworden ist. So musste er denn logischerweise mich wählen. Musste für mich eine besonders lebhafte Zärtlichkeit empfinden, es sei denn, dass er für meinen Bruder, den er heranwachsen sah, eine Liebe, eine Neigung empfand, die bloß der Instinkt erklärt. So suchte er denn in seiner Erinnerung mit der verzweifelten Spannung seines ganzen Denkens, mit seiner ganzen geistigen Kraft, diesen Menschen wieder zu konstruieren, ihn wieder vor sich zu sehen, zu erkennen, zu durchdringen. Dieser Mensch, der seinem Herzen fremd, während all der Jahre in Paris an ihm vorbeigegangen war, aber er fühlte, dass der Gang, die leichte Bewegung seiner eigenen Schritte ein wenig seine Ideen in Verwirrung brachte, dass er ihre feste Richtung ablenkte, ihre Gewalt schwächte und sein Gedächtnis verblassen ließ. Wenn er auf die Vergangenheit und die unbekannten dunklen Ereignisse seinen scharfen, untrüglich klaren Blick werfen sollte, bedurfte er tiefer Ruhe, völliger Einsamkeit. Er entschloss sich, sich an den Strand zu setzen, wie gestern Nacht. Als er sich dem Hafen näherte, hörte er vom offenen Meer eine trübe, schwere Klage, ähnlich dem Gebrüll eines Stieres, nur länger gezogen, nur mächtiger im Brausen. Es war das Heulen eines Nebelhorns, der Schrei der Schiffe, die sich im Nebel verloren. Ein Zittern lief durch sein Fleisch, ein Schauder fasste sein Herz. Und so stark fand dieser Verzweiflungsschrei Widerhall in seiner Seele, dass er glaubte, er selbst hätte ihn ausgestoßen. Ebenso geachtete Stimmen klagten in weiter Ferne, dann wieder ließen die Hafensirenen ihren nervenzerreißenden Schrei ertönen. Mit großen Schritten eilte Pierre zum Hafen, er dachte an nichts mehr, war zufrieden, nur unterzutauchen in düsterer Finsternis, in diesen Nebel voll Gebrüll und Trauer. Er setzte sich an das Ende der Mole, schloss die Augen, mochte nicht mehr die elektrischen Flammen des Leuchtturms sehen, die trotz ihrer Nebelhülle den Eingang zum Hafen treu anzeigten, mochte nicht das rote Licht des Leuchtturmes am Südeingang sehen, das man nun kaum noch unterschied. Er wandte sich zum Hafen, stützte seine Ellbogen auf den Granit, verbarg sein Gesicht in den Händen. Seine Gedanken wiederholten, ohne dass seine Lippen ein Wort formten, immer das gleiche: Marischal, Marischal. Er wollte rufen, beschwören und locken. Im Dunkel der geschlossenen Augen sah er ihn so, wie er ihn kannte. Einen Mann von 60 Jahren mit weißem Spitzbart, mit schneefarbenen, buschigen Augenbrauen, weder groß noch klein, die Augen sanft und grau, die Haltung bescheiden, im Aussehen ein guter Mensch, ganz das Wesen eines einfachen, zärtlichen Charakters. Er nannte Pierre und Jean meine lieben Kinder, hatte nie einen von den beiden besonders vorgezogen, empfing immer beide zusammen zu Tisch. Mit der Hartnäckigkeit eines Hundes, der einer verwischten Fährte folgt, machte sich Pierre daran, die Worte, die Bewegungen, den Tonfall, den Blick dieses Mannes, der längst von der Erde verschwunden war, wieder in die Gegenwart zurückzurufen. Es gelang ihm nach und nach. Mit einem Male hatte er es getroffen. Hatte ihn vor sich. Wie er in seiner Wohnung in der Rue Tranchée ihn und seinen Bruder Jean zu Tisch empfing. Zwei Mädchen bedienten, beide alt. Sie hatten schon von ihrem Herrn die Gewohnheit angenommen, Herr Pierre und Herr Jean zu sagen. Marischal streckte beide Hände den jungen Leuten entgegen, die rechte ihm, die linke dem Bruder oder umgekehrt, wie sie gerade eintraten. »Guten Tag, meine Kinder«, sagte er. »Was gibt's Neues bei euren Eltern? Sie schreiben mir nie.« Man plauderte in aller Ruhe und Familieneintracht über die Dinge des Alltags. In den Geist dieses Menschen durchbrach nichts die gerade Linie. Er hatte viel Liebenswürdigkeit, Reiz und menschlichen Zauber. blieb ihnen beiden der gute Freund, so gut, dass man seiner kaum noch dachte, denn man war seiner guten Seele ganz sicher. Jetzt strömten die Erinnerungen. Marischal hatte ihm, wenn er seine Studentensorgen ahnte, des Öfteren Geld angeboten und auch gegeben, hatte ihm aus eigenem Antrieb ein paar hundert Francs zur Verfügung gestellt, hatte das vergessen, ebenso wie er, Pierre, vergessen hatte, sie zurückzugeben. So hatte er ihn doch also immer lieb gehabt, hatte Anteil an ihm genommen, da er sich um seine Geldsorgen kümmerte. Und doch, warum hatte er sein ganzes Vermögen Jean vererbt? Hatte er doch nie eine stärkere Zuneigung für den jüngeren Bruder zur Schau getragen, als er sie für den älteren hatte? Es konnte nur ein tiefer, starker, innerer Grund sein, Jean alles zu geben und ihm, Pierre, nichts. Je mehr er nachdachte, je lebhafter er die vergangenen Jahre aufleben ließ, desto unwahrscheinlicher, desto unklarer wurde ihm die Unterscheidung, die der alte Mann zwischen ihnen gemacht hatte. Ein stechender Schmerz, eine unsagbare Angst bedrückte seine Brust, sein Herz flatterte wild wie ein Fetzen, Tuch im Winde, alles Bindende, Haltende schien ihm zerrissen. In freien Fluten strömte sein Blut zitternd in stürmischen Schlägen. Halblaut, wie man unter beklemmendem Alpdruck spricht, flüsterte er: »Man muss Klarheit haben, bei Gott! Man muss wissen!« Er suchte in weiterer Ferne, durchforschte noch frühere Zeiten, da seine Eltern noch in Paris gewohnt, aber die Gesichter entglitten ihm, sein Gedächtnis trübte sich. Er strengte sich mit aller Kraft an, sich dessen zu entsinnen, ob Marischal blonde, braune oder schwarze Haare gehabt. Es war unmöglich, denn die letzte Erscheinung seiner Altersgestalt hatte alle früheren verwischt. Noch erinnerte er sich, dass jener früher schlank gewesen, dass er sanft gesprochen, dass er oft Blumen gebracht hatte, denn sein Vater wiederholte ohne Unterlass: »Blumen und wieder Blumen. Das ist ja unklug, mein lieber Freund. Sie richten sich noch mit Rosen zugrunde.« Marischal antwortete: »Lassen Sie mich nur, es macht mir Spaß.« Plötzlich hörte er den Tonfall. Seine Mutter sagte lächelnd: »Danke, lieber Freund.« Das schoss ihm durch den Kopf so klar und deutlich, dass er es zu hören glaubte. Sie musste also diese drei Worte öfters wiederholt haben, wenn sie sich so scharf in die Erinnerung des Sohnes geprägt hatten. Marischal brachte also Blumen. Er, der reiche Herr, er, der vornehme Kunde, brachte sie der kleinen Bürgersfrau, der Gattin des bescheidenen Goldarbeiters. Hatte er sie geliebt? Wäre er der Freund der Krämersleute geworden ohne Liebe zu dieser Frau? Er war ein Mensch mit Bildung, mit Geist. Oft hatte er von Dichtern und von Dichtkunst mit Pierre gesprochen. Er beurteilte die Dichter nicht vom Standpunkt der reinen Kunst, sondern als bürgerlicher Kunstfreund, der mit seiner ganzen Leidenschaft mitgeht. Oft hatte Pierre über diese Leidenschaft gelächelt. Er fand sie ein wenig naiv. Heute sah er ein, dass dieser sentimentale Mensch niemals der Freund seines Vaters gewesen sein konnte. Nie der Vertraute eines so positiven, schweren, urbürgerlichen Mannes wie sein Vater, für den das Wort Poesie dasselbe wie Eselei bedeutete.